Schönen guten Abend, willkommen bei FM4 Unlimited. DJ Functionist begrüßt euch und ich drücke einfach mal auf Play. Garantiert nur hier. Einige weitere Premieren und neue Releases in den kommenden 50 Minuten. Bleibt dabei hier in FM4 Unlimited. Bye. Me, I Must Be Free. Now press rewind. Das könnt ihr jederzeit tun online auf fm4fat/unlimited. Wir sind Teil der FM4 Dance Family. Alle FM4 DJ Mixes findet ihr auch auf fm4fat/dance. Ab 21 Uhr heute das Lo-Fi Vienna Collective mit Special Guests. Davor DJ Beware und jetzt die nächsten 40-50 Minuten Neu-Releases. In Kürze Premiere von Osif und seiner Push It Salt and Pepper Version. Neu-Release auch dabei in dem Mix jetzt gleich hier von Sonny Blake. Und das ist ein neuer Track von Romare, heißt Discotheque. Let's Dance. Should be feeling. We'll be right back. Hi, ich bin Sonny Blake und ihr hört FM4 Unlimited mit DJ Functionist. Dial That Number ist ein neuer Tune. Sonny Blake, FM4 Unlimited Premiere, folgt ihm. Sonny Blake Music auf Instagram. Sonny Blake, Dial That Number hier in FM4 Unlimited. Coming up Musik von Torello und das hier ist DJ Sneak. Auch neu draußen. Der Tune hier heißt As Is Gonna Work. Und dann liegt der neueste Edit, noch nie gespielt hier, von Osif bereit. Producer lebt in Wien und macht unglaubliche Remixes und Versions. Dieses Mal hat er sich Salt and Pepper mit Push It vorgenommen. Kommt ASAP hier. In der Mix in FM4 Unlimited. Still working. Still working. So I Functionist in the mix. Hey, here's Osif. Big shout out an DJ Functionist. Thanks for playing my edit. 2024 funkt erst an. Let's go, go, go, go, go. Brandner Edit hier jetzt von Osif, legendärer Remixer. Findet ihn auf Bandcamp. Dort gibt's auch diesen Remix von Salt and Peppers. Push it. Now wait a minute, y'all. This dance ain't for everybody. Only the sexy people. So all you fly mothers, get on out there and dance. Dance, I said. Push it real good. Real good. Push it real good. Wow, wow, wow. Osif, O-S-I-V-E. Checkt ihn auf Bandcamp, supportet ihn. Das war Push Up, sein neuer Edit. It Is What It Is heißt das neue Album von MJ Duke. My Lord, there's nothing left to say. Es ist ein Tune daraus. My words just seem to fail me. I know it's temporary pain, but it feels so real, it feels so real. Burn my skin as my body turns to flame. The ashes fly high as the sky is set to blaze. Your porcelain mind is shattered inside. You rush into life instead of taking your time. What a mark. You only get one and you're fucking this up. It's just luck if you make it. The city will break you in search of your greatness. The dreams that you're chasing. What happens if you make it out here? What happens if you make it out here? What happens if you make it out here? What happens if you make it out here? What happens if you make it out? What happens if you make it out? What happens if you make it out? I hear you calling, you say there's nothing for me, but I fall into my knees is not part of my story. Cause I could be the one or a ghost. It depends on if you saw me. Who thought trying to be rich make you feel so poorly? Cause resting on your laurels and not all of life's quarrels would have you just a shadow, really giving up your morals. Cause we need that money right now in my hands, mate. No one gets hurt if you do what I damn say. No time like the present and my tummy hurts bad. I'm so hungry for dessert and all the things I never had. Cause I could be the one, but my soul is more important. And that's why they want it. That's what happens when you make it out here. What happens if you make it out here? What happens if you make it out here? What happens if you make it out here? What happens if you make it out here? What happens if you make it out here? MJ Duke, Waterfalls over Broken Hits. Da bin ich ein bisschen lieb zu im Radio. Dreht uns auf, FM4 Unlimited gibt es jeden Freitag ab 19 Uhr. Hier startet das Wochenende. Mein Name, DJ Function, ist coming up in 20 Minuten. DJ Beware. Special Guests ab 21 Uhr, inklusive DJ Sianza. Sie ist unter anderem super aktiv bei Radio 80.000. Freue mich auf die ganze Crew heute. Von Lo-Fi Vienna. Wenn wo Gerd Janssen Edit oder Remix draufsteht, höre ich rein. Vieles davon spiele ich auch, so wie diesen Edit hier von Gerd Janssen. Never heißt der Titel von Mute. Bye. großes Klavier coming up. Von Million und Axel Brummen. Forgot About You in der Piano Version liegt bereit. Thank you. Don't. are in the zone. Schön, dass ihr mitgekommen seid. In der FM4 Unlimited Zone. DJs ohne Grenzen. Zu hören, das soeben war von Warner Case, davor SLXM Sol und Elsa, davor Million und Axel Bowman, mit dabei auch Mute, MJ Duke, Osif, danke für den Shoutout noch einmal, Torello, DJ Sneak, alles neues Zeug, Premiere auch von Sonny Blake, beste Grüße. Stones Taro war zu hören, neuer Tune von Romare und all das findet ihr jederzeit online, fm4.at/unlimited oder fm4dance. Alle FM4-Mixes jetzt 30 Tage zum Unterwegs und immer wieder hören und Party machen, wann immer ihr wollt. Und was ist das? Das ist Sven Wegner. Good Times heißt der Titel, genau. By myself, it's making music, making beats. The chant. So it's making music, making beats. This is a typical rhythm of a house, and I want to demonstrate that for you guys. It's making music, making beats. Yeah. Tune von Dickie Laundrie im JD Twitch Edit. Super weird. Wir machen gleich eine Minute kurze Pause. Vielleicht schaut ihr mal rüber auf Insta @functionist oder @fm4unlimited. Drückt auf Folgen. Schickt eine nette Nachricht. Freue mich über Feedback. Ich kann euch nicht sehen und nicht hören. Wir schicken noch bis 22 Uhr hier die Beats über die glitzernden Lichter der Stadt und übers ganze Land und raus via Livestream in die ganze Welt. Mein Name ist DJ Functionist. In 2 Stunden startet hier FM4 La Boom Deluxe in die Nacht. In 1 Stunde kommen mich Lovefire Vienna besuchen, inklusive Special Guest Sianza von Radio 80.000. Und in 1 Minute geht's hier weiter mit DJ Beware. Bleibt dabei.